Kundgabe 5652. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.04.1953. Ernste Mahnung zu Weinbergsarbeit. Die Tage werden schnell vorübergehen, da ihr noch tätig sein könnet für mein Reich. Und darum will ich euch mit Kraft versehen, dass ihr die kurze Zeit gut nützen könnet. Ich will euer Arbeitsfeld erweitern. Ich will euch reichlich Saatgut geben, auf das ihr viel ausstreuen könnet, auf den Acker, den ihr urbar machen sollet. Ich will mit meinem Segen bei euch sein, und merklich sollet ihr ihn spüren, denn ihr sollet angeeifert werden zu reger Tätigkeit, weil nicht mehr lange Zeit ist bis zum Ende. Wozu es euch drängt, das tuet, denn es ist mein Wille, den ich in euer Herz lege, und wo ihr Gelegenheit habet, dort redet, selbst wenn ihr nicht immer das Verständnis findet, wenn man euch nicht zustimmt. Es ist stets der Anfang, das erste Umpflügen des Ackers, das sein muss, um den Boden tauglich zu machen für die Saat. Nicht immer wird die Saat aufgehen, doch je liebevoller ihr an das Werk gehet, desto mehr Erfolg werdet ihr haben. Noch ist euch freies Reden gestattet. Noch brauchet ihr keine Gegenmacht zu fürchten. Es ist ein gewisser Ruhezustand unter den Menschen, wo sie euch anhören können, wenn sie es wollen. Und diese Zeit sollet ihr gut nützen und eifrig schaffen für mich und mein Reich. Und ich will euch wahrlich die Wege ebnen und euch führen, euch die Arbeit zuweisen, die ihr erfolgreich leisten könnet. Es liegen schwere Zeiten vor euch. Über Nacht wird der Sturm losbrechen, der alle Widerstandskraft erfordert, um den ich weiß und entsprechend meine Vorkehrungen treffe. Doch die Stille zuvor ist eine Gnadenzeit, die recht genützt werden soll. Was zur Verbreitung meines Evangeliums getan werden kann, das wird euch euer Herz sagen, durch das ich mich äußere, so ihr mir dienen wollet. Und was ihr nun als gut und meinem Willen entsprechend erkennet, das führet auch aus und lasset euch dafür segnen. Denn ihr leistet mir dann eine Mitarbeit, die noch viele Seelen zu mir finden lässet. Wie es auch kommt, es ist meine Fügung, es ist mein Wille, der nur meinem Heilsplan von Ewigkeit entspricht. Nur dürfet ihr nicht die geistige Arbeit zurückstellen und dem Erdenleben den Vorrang lassen. Mit mir und für mich arbeiten und euch beteiligen an dem Erlösungswerk. Das ist eure eigentliche Aufgabe, die ihr immer werdet erfüllen können, weil ihr niemals meinen Segen zu entbehren brauchet. Die Zeit neigt sich dem Ende zu. Und was nur möglich ist, um zuvor noch Seelen zu erretten aus der Nacht des Todes, das solltet ihr tun. Das werde ich auch stets begünstigen. Ich werde alle Wege ebnen, die ihr gehen sollet, um den toten Seelen das Leben zu bringen. Ich werde euch selbst in meinen Schutz nehmen. Ich werde sorgen für euch, wie ein guter Hausvater sorget für seine Kinder, für seine Knechte und Mägde, die seinen Willen zu erfüllen suchen. Amen.